Dunkle Nächte, kalte Herzen, leere Straßen. Wenn ich mal einen Menschen blick, sehe ich Fragen. Fragen, was in der Zukunft mit uns geschieht. Geht der Staat wieder mal mit uns in den Krieg? Wird meine Frau mich wirklich auf ewig liegen? Oder lässt sie mich auf dem Boden doch kläglich liegen? Ich merke an, solche Probleme habe ich gerade auch. Doch es gibt alles und sehe mit Hoffnung geradeaus. Auf immer neue Bühnen, immer wieder neu zu stehen. Du schaust alle an, willst ihnen deine Lieder geben und deine Hoffnungen alle zusammen schenken. Dass sie dann nicht mehr im Leben an die Fallen denken, sondern sich über andere Sachen Gedanken machen. Wie zum Beispiel wieder unschuldige Gefangene lachen, deren Freiheit Jahre wie nix davon ging. Aber für uns beide wird eine bessere Zeit kommen, bestimmt. Denn wir tun heute schon was für die gute Zeit. Wir wissen, dass jeder von uns beiden auf dieser Route bleibt. So gehen wir mit Mut unserem Ziel weiter entgegen. Und das ist Rap und das werden wir bis der End leben. Es wird nie wieder sein, so wie es einmal war. Die Zeit ist glücklich vorbei, es ist leider wahr. Bald kommt der Tag voller Leid, denn jede Freundschaft vergeht mit der Zeit. Es wird nie wieder so sein, wie es einmal war. Die Zeit des Glücks ist vorbei, es ist leider wahr. Bald kommt der Tag voller Leid, denn jede Freundschaft vergeht mit der Zeit. Jeder Mensch auf dieser Welt sehnt sich nach etwas Zärtlichkeit. Doch ich weiß, dass ich diesen Track zu Ende schreibe. Denn wenn nicht, gebe ich zu, dass ich vom Staat gefickt werde und ich dann vor den Augen meiner Fans sterbe. Aber den Gedanken an die Zeit ohne Schmerz werde ich nicht mehr los, er brennt sich tief in mein Herz. Wenn ich heute daran denke, wie es früher war, wünsche ich mir diese Zeit zurück, denn sie war wunderbar. Ohne Hass, ohne Wut, einfach leben und lieben. Außer der Liebe zum Web ist mir jetzt nichts mehr geblieben. Nur Sonic und Black Peas, weil sie bei mir blieben. Doch jetzt müssen wir langsam Pläne für die Zukunft schmieden. Denn in Zukunft dürfen sich unsere Wege nicht spalten. Es wird eine schwere Zeit, in der wir zusammenhalten. Es werden noch jede Menge Missgestalten in unser Leben platzen und versuchen uns auszuschalten. Es wird nie wieder sein, so wie es einmal war. Die Zeit des Glücks ist vorbei, es ist leider wahr. Bald kommt der Tag voller Leid, denn jede Freundschaft vergeht mit der Zeit. Es wird nie wieder so sein, wie es einmal war. Die Zeit des Glücks ist vorbei, es ist leider wahr. Bald kommt der Tag voller Leid, denn jede Freundschaft vergeht mit der Zeit.